Pastor Erwin Werner ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts Seelsorger der Gemeinde Dumala im Baltikum. Gern besucht er den Schlossherrn, Baron von Wehrland. Seit einer Erkrankung sind dessen Beine gelähmt, aber seine attraktive, lebensfrohe Frau Carola kümmert sich aufopferungsvoll um ihn. Der feingeistige Diener und Sekretär Wehrlands, Karl Pichwitt, ist der Hausherrin in heimlicher, fast naiver Zuneigung ergeben, während der Besitzer des Nachbargutes, Baron Behrend von Rast, Carola in aller Offenheit den Hof macht. Pastor Werner muss sich eingestehen, dass dieses ungebührliche Verhalten nicht nur die sittlichen und moralischen Normen verletzt, es weckt auch seine Eifersucht. Dumala, ein Hörspiel in zwei Teilen, von Eduard von Kaiserling. Bearbeitung Peter Steinbach. Musik Henrik Albrecht. Regie Claudia Johanna Leist. Zweiter Teil. Pastor Werner aus Dumala zog sich seinen Pelz an und schlich vorsichtig hinaus. Er war ganz ruhig. Ein sicheres Wollen erfüllte ihn. Er machte seinen Plan wie der Jäger, der ein Wild einkreist. Er sah zum Sternenhimmel auf und bewunderte das Flimmern. Ein Fuchs kam des Weges daher. Den Kopf am Boden suchte er wohl eine Spur, die ihm verloren gegangen sein mochte. Furchtlos ging ein Pastor Werner vorüber. Raubtiere, die sich im Revier begegnen. Jetzt sah er die Galgenbrücke vor sich. Sehr hoch über der finsteren Kluft hingen die beschneiten Bretter. Ein heller Streif in all dem Schwarz. Ja, hier hinüber. Das ist der kürzeste Weg nach Dumala. Er muss über die Brücke. Und wirklich, über den weißen Strich glitt etwas, ein dunkler Schatten. Und dann wie ein zierliches, schwarzes Spielzeug, ein Pferd, ein Schlitten. Lautlos huschte er über den Abgrund hin. Werner schien es, als könnte er mit seinem Wunsch, mit seinem Willen das zierliche, schwarze Spielzeug versinken machen. Der Waldhüter Ehrmann war zum Pastor gekommen. Zerlumpt sah der Mann aus mit seinen Bastschuhen, der schlecht geflickten Hose, dazu das traurige Trinkergesicht. Werner hatte ihn zu sich bestellt, um ihm eine Strafrede zu halten. Es ist ja nur, weil... Ja, schon wieder besoffen? Ist ja nichts Neues, Ehrmann. Schlägst deine Frau, lässt deine Kinder verhungern. Sieh dir nur deine zerfetzten Stiefel an. Ja, schau dich nur an. Schäm dich. Ja. Gewiss. Sünde ist, was kann man da machen? Ja, nicht so viel saufen zum Beispiel. Glaubst du, der Baron von Rast wird solch einen Lumpen als Waldhüter behalten? Der Baron, der ist, mit dem ist ja selbst nicht richtig. So? Was sollte denn mit ihm falsch sein? Ja, wenn einer Augen hat, sieht er mal was. Da kann er dann nichts dafür. Was willst du schon gesehen haben, besoffen wie du bist? Nachts um eins bin ich zur Galgenbrücke, weil dort die Hasen nicht festlegen wie bei uns. Und wie ich da sitze und rauch, da fällt mir etwas auf. Ja, sprich schon weiter. Ja, da sehe ich, richtig, kommt von der Dumalaschen Seite was den Weg herauf. Leise und ohne Schell. Ein großes, schwarzes Pferd und ein Schlitten und drin sitzt der Baron von Rast. Der Bart weht nur so. Neben ihm der Diener, der schläft fest. Und so rasen sie auf die Brücke zu, immer aufs Pferd gedroschen und rüber über die morschen Bretter. Ist es nun der Baron gewesen? Oh, oder der Teufel? Ach, wer weiß, was du da im Suff gesehen haben willst. Nachts um eins und die nächste Nacht wieder und wieder. Mit dem ist nicht richtig, mit dem Baron von Rast. Nach Mitternacht fährt er über die Galgenbrücke. Du Saufbruder, was schwatzt du hier? Gott strafe dich. Geh, Tia, schmeiß ihn raus. Nimm den Besen, nimm einen Eimer kaltes Wasser. Ach, Gottchen. Herr, hilf mir. Ich lüge. Ich denke an einen Mann mit dem Gefühl des Widerwillens. Ich könnte ihn töten. Gott. Verzeih mir. Dabei sollte ich den Leuten in die Seele reden, trösten, geduldig sein. Schlage stattdessen ein auf das unschuldige Wesen an meiner Seite. Ich müsste mich selber schlagen. Frau Baronin? Nein, ich habe Ihr Gebet nicht belauscht, Werner. Keine Sorge. Nein, ich war selber so versunken. Sie sind ein guter Mensch. Bin ich nicht, nein. Doch, Sie schützen die, welche Sie lieben. Sie sind friedlich und stark. Könnte ich... Wollen Sie geschützt sein? Ich? Mein Gott, ich bin ja so furchtbar geborgen. Da fährt einer? Eltern? Ja. Auf Wiedersehen, Pastor Werner. Um Mitternacht zog Pastor Werner wieder seinen Pelz an und schlich sich hinaus. Fast war es ihm schon zur Gewohnheit geworden. Durch die Tannenschonung ging er in den Wald hinein, bis er den schmalen weißen Strich über dem Abgrunde sah. Dort setzte er sich auf einen Baumstumpf ins Gebüsch und wartete. Wenn der Schlitten an ihm vorüber war, stand Werner von seinem Baumstumpf auf, ging auf die Brücke hinauf, vorsichtig und aufmerksam. Er betrachtete sorgsam jedes Brett, prüfte es mit der Hand. Dieses war ganz morsch, dieses lag nur lose auf. Kommst du? Nein, trink nur allein den Kaffee. Ich will die Arbeit hier beenden. Bist du am Finstern? Du Armer. Ja. Ja, ich... Ich habe über etwas nachgedacht. Soll ich die Lampe bringen? Nein. Nein. Sag mal, was ist denn so wichtig, dass du nun Nacht für Nacht daran arbeiten musst? Ich? Ja, du weißt, am Ende des Kirchenjahres ist es immer so. All die Rechnungen, der Papierkram. Ja, die dummen Rechnungen. Hast du denn noch viel zu tun? Du Armer. Es geht. Gute Nacht. Ja, gut. In dieser Nacht verfolgte Werner die Spur des Schlittens von der Galgenbrücke aus. Er fand Rasts Pferd und Wagen in dem kleinen Schuppen hinter dem Schlosse Dumala, der im Sommer dazu diente, allerhand Gartengeräte aufzubewahren. Er ging hinüber zum alten Flügel. Aber dieser Sündenflügel, wie Baron von Wehrland ihn genannt hatte, wahrte sein Geheimnis. Nirgends ein Zeichen von Leben. Aber wie Werner da stand und hinüberstarrte, da war es ihm, als sehe er, was darin vorging. Sehe es mit unerträglicher Deutlichkeit. Das Dunkel des schweigenden Hauses war unendlich qualvoll. Dort links im Turm. Ein Vorhang ist vorgezogen. Warum erschrecken Sie die Leute? Ich könnte Sie jetzt auch fragen, warum Sie hier sind. Sehen Sie links? Sehen Sie scharf auf das linke Fenster im Turm. Am Rande des Vorhangs werden Sie einen Lichtstreif bemerken. Das ist das alte Turmzimmer, in dem das goldene Bett steht. Schweigen Sie, Bichwit. Sehen Sie jetzt den Lichtschein? Sie steigen die Wendeltreppe hinunter. Die Schatten zweier Köpfe. Jetzt verlassen Sie den Turm. Von Rast. Wer sonst? Rast ging nah an der Fliederhecke vorüber, zündete sich eine Zigarette an. Das Zündholz beleuchtete grell sein Gesicht, den glänzenden Bart, die großen braunen Samtaugen. Er ging vorüber. Pichwit und Werner lauschten. Das Knarren des Zaumzeugs drang zu ihnen. Das Gleiten eines Schlittens, das vorsichtige Zuklappen eines Tores. Er ist fort. Der Turm ist wieder leer und dunkel. Ich habe sie fotografiert. Was haben Sie? Da drüben steht meine Kamera auf dem Stativ. Ich habe das ganze Schloss von hinten fotografiert. Jetzt? In der Nacht? Im Dunkeln? Ich sagte, ich habe das Schloss fotografiert. Da waren beide schon drin. Die Fotografie ist nicht das Abbild allein, Herr Pastor. Ich sprach einmal davon, wenn Sie sich erinnern. Sie ist auch eine philosophische Idee. Fotografieren Sie ein beliebiges Gebäude, so fotografieren Sie, ob Sie es wollen oder nicht, alles, was sich hinter den Mauern befindet, mit. Was sonst? Also auch Sie und ihn. Aber man kann sie nicht sehen, Pichwitt. Man kann sie sich denken. Das ist wie mit Ihrem Glauben. Sie sind da. Na, Gott sei Dank. Helfen Sie mir, das Stativ und die Kamera zu tragen? Nur ein Stück. Das geht jetzt so seit 8 Tagen. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte. Suchte und suchte nach dem Grund. Bis ich eines Abends hier in den Park kam. Ich konnte nicht schlafen, also ging ich her. Und da sah ich das Licht im Turm. Pastor, was werden Sie tun? Was? Was kann ich tun? Ich würde ihn erschießen, aber sie hat es mir verboten. Sie hat es Ihnen verboten? Als ich einmal Gute Nacht sagte, da reichte sie mir die Hand und sagte so, dass es die anderen nicht hören konnten, Herr Pichwitt ist mein treuer Page, auf den kann ich mich verlassen. Sehen Sie, Herr Pastor, wenn sie nun wollte, ich soll hier Wache stehen, während er oben bei ihr ist, das müsste ich tun. Aber jetzt müssen Sie sie retten. Er darf sie nicht haben. Sie zittern ja, Pichwitt. Nun, fassen Sie sich. Ich weiß es genau, Herr Pastor. Sie werden etwas tun. Als Werner am nächsten Morgen erwachte, hatte er das Gefühl, als läge eine Aufgabe vor ihm, eine schwere Aufgabe. Was war es? Er ging an seine Amtsgeschäfte. Leute kamen, er mahnte und schalt sie, war väterlich und jovial. All das ging gut vonstatten. Nur erschien ihm alles so vorläufig. Am Nachmittag ließ er den Schecken einspannen, um nach Schloss Sielen zu Baron von Rast zu fahren. Das war's, was er tun musste, was er als Pastor tun musste. Und nicht als der törichte, unbegreifliche Mann, der gestern im nächtlichen Park von Dumala gestanden hatte. Guten Tag. Na, da wird sich unser Herr Baron aber freuen. Er ist doch immer so alleine. Sie finden den Herrn im Kaminzimmer. Heute ist Orient. Er liegt im Burnus auf dem Divan und raucht Wasserpfeife. Ah, der Pastor, wie hübsch. Kommen Sie näher. Sie gedenken also der Einsamen. Das ist löblich. Hier, nehmen Sie den Schlauch. Rauchen Sie mit mir. Nur zu. Und sehen Sie mich nicht so merkwürdig an. Ja, danke. Die Sache ist die, dass mir von den Bauern ein Gerücht zu Ohren gekommen ist. Und ich muss Ihnen das mitteilen. Ich halte das für meine Pflicht, weil es dazu angetan ist, eine Dame zu kompromittieren. Und worum handelt es sich? Ich denke, auf die näheren Umstände einzugehen, ist wohl nicht nötig. Ah. Und Sie, Herr Pastor, hielten es für Ihre Pflicht, mir das mitzuteilen? Für Ihre Pflicht als Pastor, natürlich. Als Pastor, gewiss. Und als Ehrenmann und Freund der betroffenen Familie. Ich denke, hier geht es erstmal um Sie, Pastor. Es handelt sich für Sie nicht um eine bestimmte Dame oder einen Herrn. Es handelt sich für Sie um einen Ruf, eine Tugend, eine Sünde, nicht wahr? Das ist Ihr Beruf. Sie tun Ihre Pflicht. Und nur deshalb, Herr Pastor, können Sie hier Dinge sagen und tun, die ein anderer nicht sagen und tun kann. Ich berufe mich nicht auf mein Amt. Ich spreche hier von Mann zu Mann. Oh, nein, nein, nein. Doch, ich will Rechenschaft fordern. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Sie wollen, was man so nennt, Gutes tun. Sie wollen keine Antwort oder Erklärung. Ich verstehe Sie vollkommen. Herr Baron, ich fordere Rechenschaft. Aber Herr Pastor, Wollen Sie sich mit mir schlagen? Das ginge doch nicht. Würde das nicht aussehen, als hätten auch Sie ein Recht an der Sache? Ich fürchte, ich bin Ihnen nicht sympathisch. Das bedauere ich. Ich sollte wohl besser gehen. Bleiben Sie doch. Es plaudert sich so angenehm an so winterlichen Tagen. Selbstverständlich nehme ich Ihre Mahnung an. Bewege sie in meinem Herzen, wie man in der Bibel sagt. Mehr können Sie von mir nicht verlangen. Der Fall ist nicht geeignet, besprochen zu werden. Aber Ihre Mission kann als gelungen bezeichnet werden. Ja. So werde ich dann gehen. Schade, ich werde Sie sicher nicht aufhalten können. Also dann. Besten Dank. Wiedersehen, Pastor. Auf dem Heimwege wurde Werner den Gedanken nicht los, wie hässlich und wider natürlich doch diese sogenannte Kultur war, das zivilisierte Benehmen. Zwei hassten sich. War es da nicht schöner, sich zu fassen, das fiebernde Fleisch aneinander zu drücken, sich den glühenden Atem in das Gesicht zu blasen und zu versuchen, einander weh zu tun, zu verwunden, wie es die Bauernburschen unten im Krug taten? Stattdessen reichte man sich lächelnd die Hand. Besten Dank, auf Wiedersehen. Pfui. Kommst du endlich? Was ist mit dir? Mir ist nichts. Warum fragst du? Du machst ein Gesicht, als schmerzte dich was. Was du alles zu sehen glaubst. Der Doktor wartet. Er hat sich die Kinder noch mal angeschaut. Herr Pastor, ich wollte schon gehen. Zwei Nächte hintereinander habe ich Kindern zur Welt verholfen. Die kommen jetzt immer zur Nacht auf die Erde. Auch eine Unsitte. Ich freue mich, Sie zu sehen. Was ist mit meinen Kindern? Ach, nichts weiter als ein geröteter Hals. Die Ohren voller Schmalz. Ich bin auch wegen Dumala gekommen. Es geht ihm schlecht, dem Baron Wehrland. Und er fragt mehr nach Ihnen als nach mir. Und die arme Frau sitzt ständig bei ihm und erträgt seine Launen. Eine Heilige. Eine Heilige. Für wahr. Denken Sie sich, die Alte in Debschen sagt mir, es ist unglaublich. Sie habe von Gerüchten, von Gerede gehört. Die Trine sagt oder der Schweinejunge, was weiß ich, von dieser Frau, also von Rast und ihr, von Zusammenkünften. Ach ja, Gestänker, Tratsch. Ich hab's der Alten gesagt, wer diese Frau angreift, der kriegt es mit mir zu tun. Mit uns beiden, nicht wahr, Herr Pastor? Was sagen Sie dazu, Herr Pastor? Ja, ja. Sie haben ja so recht. Ich werde nach ihm sehen. Er tut mir leid. Ja, ja, ja. Es war um die Mittagszeit. In der Nacht hatte es geschneit. Nun ließ die Sonne den Schnee von den Zweigen tropfen. Der Wald war voller Flügelrauschen und Vogelrufe. Die Meisen rollten wie kleine graue Bälle an den Zweigen entlang. In einem verschneiten Haselnussstrauch saß eine Gesellschaft Dompfaffen wie große rote Früchte. Im sonnigen Mittagslichte schien alles heiter. Von dem engen Pfade bog er in die kleine Waldlichtung ein und trat leise zurück. Wie eine Vision stand es vor ihm. Die Lichtung war verschneit. Ringsum weiße Welle und darüber der Sonnenschein. Ein gelber Lichtnebel über den Wipfeln. Mitten auf dem Platz hielt der Schlitten mit dem schwarzen Pferde. Rast stand in dem Schlitten, hoch aufgerichtet. Sein Bart war voller flimmernder Tropfen und vor ihm stand Carola. Sie bog den Kopf zurück, sah zu ihm auf, lachte über das ganze Gesicht. Sie streckte die Arme aus. Heb mich hoch! Komm. Werner sah Carola in dem gelben Lichtnebel schweben, sah ihr Gesicht ernst werden. Lippen öffneten sich. Sie schloss die Augen, wie überwältigt von einem starken Gefühl. Rast ließ sie langsam sinken, legte die schwebende Gestalt auf seine breite Brust beugte sich auf sie nieder und küsste das Gesicht mit den geschlossenen Augen. Jetzt fahren wir los. Ja, jetzt fahren wir los. Laut, leichtsinnig und schamlos erfüllten die Schellen den Wald mit ihrem Geklingel. Schönes Bild. Aber wo auf der Welt ist es denn so grün? Madagaskar, meine Liebe. Dort gibt es Vögel, die sind grün wie das Laub der Bäume, sodass sie einem vorkommen wie ein singendes Blatt. Halt still. Küss mich. Einmal musst du bleiben. Nur einmal. Und meine Landwirtschaft? Meine Kühe? Einmal solltest du bleiben. Das wäre ein Abenteuer. Ja, ein Abenteuer. Ich habe mein Leben lang von Abenteuern geträumt. Also nimm mich doch mit in die Wüste oder in deine Urwälder. Nach Amerika. Vögel, die einem vorkommen wie singende Blätter. Das ist wirklich eine schöne Vorstellung. Nach Amerika bin ich nie gekommen. Das Meer hat es verhindert. Sieh nur, dieses schöne Segelschiff. In Texel ging ich einmal an Bord eines solchen Seglers. Man hatte mir zuliebe sogar alle Flaggen aufgesteckt. 3 Stunden später nahmen ungeheure Winde das Schiff und schleuderten es gegen ein entgegenkommendes. Aus war's mit Amerika. Wir mussten wieder in den Hafen zurück und ich zu meinen Kühen. Der Niagara. In Holland gekauft, aber echt. Einmal wollte ich die Königin des Niagara sein. Träumte mir eine Insel mit nichts als diesem Wasserfall drauf. Niagara. Ein schönes Wort. Ich hatte ein kleines Volk. Lauter Krieger und Bauern. Die sorgten für geraubte Schätze und Nahrung. Und ich wohnte ganz oben, wo die Wasser sich hinunterstürzen. Ach, Rast. Hinaus in die Freiheit Amerikas. Ich muss dorthin. Hier gibt es keinen leidenschaftlichen Menschen, kein feuriges Pferd, noch nicht einmal einen mutigen Hund, außer mir. Bitte mich nicht zu vergessen. Aber wie war es bisher und wie soll mein künftiges Leben aussehen? Soll es so weitergehen? Irgendwann werde ich nur noch stille Einkehr halten und mir ein rheumatisches Leiden anschaffen. Dann habe ich einen Grund für schlaflose Nächte. Ich küsse dich und du bleibst gesund. Rast! Sei ernst! Manchmal ist mir, als hätte ich ein Loch im Kopf und der schöne Niagara-Traum fällt nach und nach heraus wie ein Wasserfall, der gleich darauf versiegt. Ich muss jetzt. Bitte bleib. Aber es wird Zeit. Du bist wie ein letztes, liebesvergessenes Erbstück meiner Jugendtage. Ja, schau nur. Darum, weil du so heftig in allem bist. Das liebe ich. Aber ich muss... Sei still. Das ist vorbei. Es ist noch nicht lange her, als mir klar wurde, ich bin tot. Mausetot. Hier ist der schleichende Tod überall zu spüren. Deshalb muss ich weg, verstehst du? Weg, sonst ersaufe ich in dieser Einsamkeit. Lass uns die Koffer packen. Bilde dir nur nicht ein, ich müsste mit dir gehen. Ich würde allein gehen und mit nichts in der Tasche. Ich kann auch alleine in deine Bilder fliegen. Aber ich kenne mich aus in ihnen. Nicht diese hingesagte Zustimmung, Rast. Du redest nicht mit einem deiner Viehhändler. Im Ernst. Ich brauche dich nicht. Ich kann es mir jetzt schon ausmalen, wie es wäre in der Ferne. Ich alleine. Du warst meine Luft zum Atmen, denke ich mir dann freundlich in der Erinnerung. Manchmal denke ich, Werland scheint es auch so zu wünschen. Denn er ist ein guter Mensch. Aber auch nicht so gut, dass er mich mit dir zusammen sehen möchte. Meine Seele, Rast, ist schon abgereist. Weit über den Atlantischen Ozean. Es gibt Dampfer, die fahren in 6 Tagen nach Amerika. Ich weiß. Warum, fragte sich Werner, warum musste dieses Weib so furchtbar tief in sein Fleisch hineingeschrieben sein? Was war sie ihm? Da stand er, versteckt hinter den Büschen und hungerte nach dieser Frau, die er noch nie nach etwas gehungert hatte. Und dieser brutale Mann durfte im Sonnenschein stehen und sie nehmen wie sein Eigentum, wie seine Sache. Der feuchte Schnee machte die Bretter auf der Brücke schlüpfrig. Wozu war solch ein flacher Lebensvergeuder da? Um mit seinen Händen zu stehlen, was anderen heilig, was für andere der tiefste Kampf der Seele war? Ein schädliches, unnützes Raubtier war dieser Bären von Rast, den man Fallen stellen musste. Vor ihm gähnte ein großes, schwarzes Loch. Er stand am Rande und schaute hinein. Eine schwere Mattigkeit machte ihm die Glieder weich. Es schneite. Der frische Schnee würde jede Spur verwischen. Alles in ihm war nun angestrengte Aufmerksamkeit. Er hörte das dumpfe Aufschlagen des Pferdehufes, versuchte die Entfernung abzuschätzen. An der alten Tanne mochte er nun sein. Bald, dicht vor der Brücke. Halt! Halt! Halten Sie an, Herr Baron! Pastor, was machen Sie denn hier um diese Zeit? Fahren Sie nicht weiter! Die Brücke ist in der Mitte eingestürzt! Ja, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Woher wussten Sie da? Wie konnte das geschehen? Ach, ist das nicht gleichgültig? Kommen Sie, Pastor, setzen Sie sich in den Schlitten zu mir. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. So, Sie sind doch mein Lebensretter. Vorsicht! Da steht der Kasten mit der Laterna Magica. Kommen Sie, wärmen wir uns ein wenig auf. Zurück ins Dorf. Prost. Prost, es ist besser, als im schwarzen Fluss zu liegen. Nun ja, verfault war das Ding genug. Ich hätte längst erwartet, dass es einstürzt. Aber dass sie so in der Mitte brechen würde, als ob jemand die Bretter aufgerissen hätte. Diese verdammte nasse Kälte. Kommen Sie, Pastor, das muss gefeiert werden. Marie, bring uns was von dem Sündersekt. Wie bitte? Sündersekt? Schmuggelware, Herr Pastor. Der Sekt war hier gebunkert, aber den Schmuggler haben die Grenzer geholt und Jost verkauft nur den Sekt hier in seiner Kneipe. Sie sind ja ganz weiß im Gesicht. Prost. Prost, mein Lebensretter. Ja, ja, das wärmt. Wissen Sie, Pfarrer, Sie sind ein famoser Mensch. Ich sagte noch heute zu einer Dame, der Pastor Werner muss Glück bei den Frauen haben. Ja, bei einer. Aber natürlich bei der Frau Gemahlin. Ich hätte schon das Vergnügen. Charmant. Prost, trinken wir. Hören Sie, Lebensretter. Ich kann Ihnen sagen, oft, wenn ich da hinüberfuhr über die Brücke, ist mir der Gedanke gekommen, das wäre so eine Gelegenheit für einen, dem ich unbequem wäre. Mach Bretter heraus, aber ich bin unten. Die reine Mausefalle. An seiner Stelle hätte ich gewartet, bis ich klatsch in den Fluten versunken wäre. Und Sie haben nichts bemerkt. Was? Sie haben ihn nicht gesehen. Wen? Na, den, der es getan hat. Pichwitt vielleicht. Pichwitt? Ja, das macht er nicht. Ich habe dort gewartet. Ich dachte es mir. Ich wusste es. Starkes Stück für einen Pastor. Teufel nochmal. Aber durchgehalten bis zum Ende haben Sie es auch nicht. Prost! Nein, Sie waren nicht in meine Hand gegeben. Das ist Altes Testament, nicht wahr? Tut es Ihnen jetzt leid, dass Sie es nicht zu Ende gebracht haben? Hm? Sie möchten doch lieber, dass ich in dem Loch liege, als dass ich hier sitze und Sekt trinke, oder? Trinken Sie, Pastor. Sie sind witzig, Herr Baron. Sie fühlen sich mir jetzt überlegen. Aber sehen Sie, was auch geschehen ist. Mir steht meine Tat trotz allem doch höher als ihre Taten. Überlegen sind sie mir nicht. Ihre Tat, die sie nicht tun konnten. Das ist meine Sache. Ja. Marie, mein Pelz. Just, was muss ich bezahlen? Danke für die Lebensrettung. Schade, dass der Pastor Ihnen dazwischen gekommen ist, als es anfing, gemütlich zu werden. Nehmen Sie wohl. Bist du heute mit den dummen Rechnungen fertig? Du schläfst ja keine Nacht mehr. Ja. So, sing wieder. Nein, ich kann nicht singen. Dann erzähl was. Nein, erzähl du was. Kind, bitte. Etwas, das ich kenne. Wie ihr als Kinder zum Großvater kamt und in dem alten Garten unter den Johannisbeerbüschen lagt. Die alten Geschichten. Ja. Alte stille Geschichten. Seine Gedanken gingen ihren Weg, einen gewohnten Weg. Er sah das Aufleuchten von Carolas Augen, das Zucken ihres Mundes. Er hörte die Worte, die sie gesprochen, den Ton der Stimme. Es war ein ruhevolles Gedenken, wie wir einer gedenken, die wir verloren haben. Seine Tat gehörte zu ihm, sagte er sich. Und doch vermochte er sie sich nicht zu eigen zu machen. Das Leben ging weiter, als wüsste es nichts von dieser Tat. Was ist eine Tat, die nicht gegen uns aufsteht und uns an sich erinnert? Nur nachts zuweilen. Im Traum stand er auf der schmalen Brücke. Und etwas fiel in das Wasser und das Wasser spritzte auf, schwarz wie Tinte, und vor ihm gähnte das dunkle Loch. Dann erwachte er, todmüde, wie gehetzt von dem Traum. Immer das alte Lied. So lange wird den Jungen nachgelaufen, bis das Unglück da ist. Und dann kommen die Tränen und der Jammer. Und Simon soll der Vater sein? Und vom Heiraten spricht er nicht. Nach dem werde ich was erzählen. Ich sage dir, euch allen geschieht recht, wenn ihr ins Unglück kommt. So eine liederliche Gesellschaft. Ach, Herr Pastor, das kommt mal so. Man hält sich, solange man kann. Es war im Heu. Er mähte. Ich hakte. Das reicht, damit ihr den Kopf verliert. Ja, Sünde ist's. Aber wer denkt denn gleich an so ein Unglück? Die Sache kommt in Ordnung, das verspreche ich dir. Ja, geh jetzt und hör auf zu jammern. Was? Herr Pichwitz, wie sehen Sie aus, ohne Hut und Mantel, in dieser Kälte? Die Frau Baronin. Sie ist auf und davon. Nach Bremerhaven. Ich weiß es, denn ich habe das Billett für die Amerika-Linie gesehen. Jesus. Nach Amerika. Und Baron von Rast? Er hat es auch schon erfahren. Wie es heißt, ist er gleich hinterher. Der arme Wehrland. Sie hinterließ einen Brief. Auf den Niagara wolle sie sich dort ein Haus bauen über dem Wasserfall. Was für eine Idee. Ein einfaches Leben will sie führen. Ach, Pichwitt. Sie werden sich noch erkälten. Richtig. Pichwitt muss gesund bleiben. Sie hat ihm ja einen Auftrag gegeben. Herr Pichwitt, wenn ich einmal nicht mehr da bin, dann nehmen Sie meinen Platz ein. Hat sie gesagt. Ich kann nicht schlafen. Einen kranken Mann zu verlassen, um mit diesem Baron von Rast davon zu gehen. Nein. Aber sie ist allein weggegangen. Allein. Werner, musst du diese Frau entschuldigen? Das ist nicht zu entschuldigen. Solch eine Frau bringt den Stand der christlichen Ehefrau in Verruf. Und deshalb kann ich sagen, ich verachte sie. Und wenn ich nur eine kleine Pastorenfrau bin und sie die große Dumala. Pastorenfrau bist. Ja, lach nur. Lach du nur. So ist es doch. Was verstehen wir, was in anderen vorgeht? Du und ich, wir leben nah beieinander. Was wissen wir voneinander? Werner, was soll das Gerede? Wie die Pakete im Güterwagen stehen wir Menschen nebeneinander. Ein jeder gut verpackt und versiegelt mit einer Adresse. Was drin ist, weiß keiner vom anderen. Man reißt eine Strecke zusammen, das ist alles, was wir wissen. Bist du krank? Du atmest so komisch. Ich? Nein. Vielleicht. Du hast heute nichts zu Mittag gegessen. Höre, wie wäre es, wenn ich jetzt aufstünde und meinem lieben Mann einen ganz starken und süßen Grog machte? Wie du lächelst. Ich kann es im Dunkeln sehen, Lene. Ja, mach mir einen ganz starken und süßen Grog. Das ist doch wenigstens noch etwas, das einer für den anderen tun kann. Und morgen Nachmittag wirst du dann zum Baron hinübergehen. Bitte sehr, Herr Pastor. Der Baron sitzt mit Bischwitt im Kaminzimmer. Ach, Pastor. Herr Baron. Willkommen. Da sitzt man nun da und starrt aus dem Fenster. Eben ist ein langer Eiszapfen vom Fenster runtergefallen und in 1000 Splitter zerbrochen. Ich dachte bei mir, was hat er sich auch so bemüht, so lang zu werden? Dumm, nicht wahr? Pichwitt, schauen Sie nach dem Barometer, ich lasse Sie rufen. Junge. Ich glaube, er litt an der sauren Liebe. Aber wie es scheint, wird er milder. Sie lebt immerhin. Gut. Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Ich kann Ihnen auch sagen, was in dem Brief drin steht. Ich schreibe ihr: Du kannst jeden Augenblick zurückkommen. Nichts ist geändert. Auch nicht das Testament. Herr Baron, vielleicht sollten wir... Der Doktor wird kommen. Beruhigen Sie sich, Pastor. Ja, das ist sicher gut, Herr Baron. Pastor, fährt dann nicht ein Schlitten? Sie wird kommen. Dieser Rast ist ein fuseliger Schnaps. Stellen Sie sich vor, ist ihr gleich nach, aber er hat sie nicht gefunden. Sie wird kommen, aus Amerika zurück, nach Dumala, ganz sicher. Und es ist mir egal, ob sie in einem Lederkostüm mit Federstutzen hier sitzt und Pfeife raucht, wie die Indianerweiber. Vielleicht sogar mit den Fingern ist, Pastor. Das wäre doch mal ein Spaß. Meine Frau geht mit einem Tomahawk auf die Jagd. Sie sollten nicht mehr sprechen. Bin ich schon auf dem Weg ins Jenseits, Pastor? Wenn sie dann kommt. Nein, nichts von verzeih mir und ich verzeihe dir, sondern nur, guten Tag. Hattest du eine gute Fahrt? Und dann reibt sie mir wieder mein Bein, gießt Tee ein und geht herum wie früher. Dieser Husten, er wird nicht weggehen. Vielleicht sollten wir uns in Geduld üben. Ach, und wenn ich sie endlich gelernt habe, die Geduld, was dann? Pichrit wartet seit Jahren auf die Erfindung der Gedankenfotografie. Ich hätte sie, weiß Gott, gern früher bei mir gehabt. Die Hellseher-Maschine. Pichrit, hätte ich gesagt, fotografieren Sie auf der Stelle die Gehirnschwingungen meiner Frau. Und das Leben in der Zukunft wäre höchst einfach gewesen. Ich säße nämlich jetzt oben auf dem Niagara-Fall als alter Indianer. Pastor, wenn die Unsterblichkeit so eine große Sache ist, dann müsste man doch, wenn man ihr näher rückt, sowas wie ein Gefühl haben. Nun kommt's. Pastor, mein Wort darauf, ich habe keins. Nur die Lampe ist heruntergeschoben. Es wird dunkel. All das sieht mehr nach Ende als nach Anfang aus. Also besonders aufgelegt für die Ewigkeit fühle ich mich jetzt nicht. Schonen Sie sich, Herr Baron. Der Doktor wird gleich hier sein. Wozu? So ein Stündchen nach dem Tode könnte man sich allerdings wünschen. Noch ein Stündchen zuschauen. Also wenn ich an all die lieben Verwandten denke, die werden Augen machen. Wenn Sie das Testament lesen, da, sie kommt. Ich höre was. Ich höre nichts. Ach, Jakob, meine Frisur ist am Ende. Hol den Spiegel. Ja, Herr. Und da ist ja auch der Pichwit. Pichwit, hm? Was sagt uns das Barometer? Haben Sie wieder Mongolfieren für heute Abend vorbereitet? Tun Sie es, ja? Ich schaue diesen bunten Lichtern im Nachthimmel so gern nach. Ich weiß nicht. Mir ist so. Ich sehe im Spiegel nichts mehr. Wo ist mein Gesicht geblieben? Pastor, habe ich noch eins? Ist er gestorben? Er atmet nicht mehr. Ich spüre keinen Puls mehr. Er ist tot. Mademoiselle Pain, wo haben Sie nur Ihre Augen? Bedenken Sie doch, c'est une maison mortuaire. Und die Kinder, schnell, ins Kaminzimmer. Ja, Pastor, so sind sie, die Kinder. Da kann man nichts machen. Obgleich der Anlass ein trauriger ist, Pastor Werner, freue ich mich, Sie zu sehen. Ganz meinerseits, Frau Gräfin. Wie ich hörte, waren Sie ein häufiger und gern gesehener Gast in diesem Hause. Das ist wahr, Frau Gräfin. Kommen wir zur Sache. Mein Vetter, der Verstorbene, hat das Recht, keine glückliche Bestimmung übrigens, seiner Witwe das Gut für ihre Lebenszeit zu hinterlassen. Bon, nach den bedauerlichen Ereignissen dieser Ehe ist anzunehmen, dass er gewisse Bedingungen in seinem Testament geändert hat. Man stelle sich vor, diese Dame würde tatsächlich nach all dem hier, ich meine auch für Sie und Ihre Gemeinde, als Gutsherrin. Welch ein Skandal. Ich habe nichts bemerkt. Was Sie nicht sagen. Mein Schwiegersohn würde nämlich gern den älteren Flügel einreißen lassen. Besonders diesen Sündenturm. Schäferszenen und Bathseba im Bade, die nackte Diana mit ihren Nymphen, das ist doch alles nur geschmacklos. Pastor, wir sind bereit, sehr, sehr großzügig gegen die betreffende Dame zu sein. Aber Dumala muss rein bleiben. Als Werner in die klare Winternacht hinaustrat, fand er Karl Pichwitt vor dem Schlosse stehen. Den Kopf auf die Schulter geneigt, schaute er dem Monde ins Gesicht. Herr Pastor, Pichwitt. Ich habe hier auf Sie gewartet. Bei den Leuten mag ich nicht bleiben. Ich reise morgen ab. Was soll ich hier? Und die Baronin wird nicht kommen. Und käme sie, dann wäre jetzt doch alles anders. Es kommt ja überhaupt alles anders, als man denkt. Ich glaubte, es würde etwas geschehen, aber ich würde vielleicht etwas tun, aber nein, ich reise nur ab. Ja. Karl Pichwitt. Gehen Sie. Sie sind jung. Man muss nicht zögern, das Blatt im Buche umzuwenden, wenn es zu Ende scheint. Und in Ihrem Buche kann noch so viel stehen. Recht viel Gutes, hoffe ich, und wünsche es Ihnen. Danke, Herr Pastor. Vielleicht gehe ich noch mal hinein. Ja, ich werde noch mal hineingehen, um mich vom Baron Wehrlein zu verabschieden. Seltsam, ich habe immer das Gefühl, als warte er auf mich, damit ich ihm sein Bein einreibe. Leben Sie wohl, Herr Pastor. Leben Sie wohl. Ich will. Unter hellem Sonnenschein, durch das weiße, knisternde Land, hatten die Waldhüter von Dumala den Baron von Wehrland zum kleinen Friedhof in sein Familiengrab hinübergetragen. In Schleier und Pelze gehüllt waren die Verwandten dem Sarge gefolgt, eine schwarze, stille Schar, während sich die Bauern um den Friedhof versammelt hatten. Sehr bunt in ihren Sonntagskleidern, auf dem grell beschienenen Schnee. Das ist ja... Plötzlich ging eine Unruhe durch die Versammlung. Eine bodenlose Unverfrorenheit. Carola war gekommen. Wir gehen! Langsam schritt die Witwe den Weg durch die Gräber hinunter bis zur Gruft. In schwarze Schleier gehüllt, schlank und aufrecht, blieb sie dort stehen und stand noch dort, als das Grab schon geschlossen war. Er hätte sich gefreut darüber, dass Sie gekommen sind, Frau Baronin. Hat er gewartet? Ja. Ja, jeden Tag. Bis zuletzt. Hat er gelitten? 3 Monate. Zuletzt nicht mehr. Ich bleibe jetzt hier. Das hat er wohl gewollt. Die Einsamkeit hat mich wieder eingefangen. So ist es mir immer gegangen. Ich habe mich dagegen zuweilen auflehnen wollen, aber sie fängt mich immer wieder ein. Schließlich werde ich mich mit ihr befreunden müssen. Vielleicht ist das dann so etwas, das Sie, Herr Pastor, Buße nennen. Kann ich Ihnen, Frau Baronin, irgendwie behilflich sein? Ich danke. Ich weiß nicht. Allein sein, das ist wohl meine Bestimmung. Für das Zusammengehen habe ich wohl kein Talent. Entweder tue ich den anderen weh oder sie tun mir weh. Das muss wohl nicht sein. Adieu, Herr Pastor. Leben Sie wohl, Carola. Es war am ersten Weihnachtstage. Pastor Werner musste gleich nach dem Gottesdienst zu dem fernen Waldfriedhof hinüberfahren. Kate, die Knechtstochter, war infolge einer Frühgeburt gestorben. Für den Abend im Heu mit ihrem Simon hatte sie mit dem höchsten Preis bezahlt. Schweres Nachmittagslicht lag schon über der weißen Glaswelt, als Werner heimfuhr. Er musste dicht am Schloss Dumala vorüber. Auf der hohen Freitreppe unter dem grauen Portal stand Carola, eine stille, schwarze Gestalt. Sie schützte die Augen mit der Hand und schaute die Allee hinab. Seltsam. Da glaubt man, man sei mit jemandem schmerzhaft fest verbunden, sei ihm ganz nah. Und dann geht er nieder seinen Weg und weiß nicht, was in dem anderen vorgegangen ist. Und der eine grüßt den anderen aus seiner Einsamkeit heraus. Werner grüßte hinauf und sie grüßte zu ihm hinunter. Er fuhr weiter. Wenn er zurückschaute, sah er noch lange die schwarze Gestalt unter dem grauen Portal in der Abendsonne stehen. Dumala. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Zweiter Teil von Eduard von Kaiserling. Bearbeitung Peter Steinbach. Die Rollen und ihre Darsteller waren Pastor Rüdiger Vogler, seine Frau Lene Chris Pichler, Baron von Wehrland Matthias Buntschuh, seine Frau Carola Nathalie Spinell, Baron Behrend von Rast Rainer Schöne, Tia Christa Strobel, Pichwitt Nick Romm, sowie Josef Quadflieg, Viktor Weiß, Ernst August Schepmann, Camilla Rentschke, Therese Dürrenberger, Albert Kitzel, Valentin Brühl, Elisabeth Junke, Carlo Schick und als Erzähler Hans Krämer. Musik Henrik Albrecht. Technische Realisation Gertrud Melcher und Jens-Peter Hammacher. Regieassistenz Anne Heringhaus. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie Georg Büren.